Absolution erteilt. Ich warne dich, du komischer Heiliger. Wenn du petzt, hau ich dir darüber ab. Nein, nein. Außer meiner Wenigkeit wird nur der Herr da oben von deinen Taten erfahren. Mir ist egal, wer da oben wohnt, aber wenn du dem sagst, was ich dir anvertraue, dann... Keinesfalls...